Doch nehmen wir getrost einmal an, die Credentes, also die Hauptmasse der Ketzer, hätten allesamt und zu allen Zeiten aus Gründen der vorsichtigen Bräuche der Kirche äußerlich weiter mitgemacht. Nur dann und wann hätten sie in aller Heimlichkeit bei ihren Wanderaposteln Predigten gehört und gebeichtet. Wie? Waren diese sonderbaren Heiligen nun vor den Fangarmen und den Späheraugen der Inquisition sicher? Gewiss, sie wurden nicht so schnell gefasst wie jene Mutigen, die sich nach ihrer Bekehrung zum Sektenglauben ostentativ von der Kirche fernhielten. Wenn ein Christ plötzlich überhaupt nicht mehr zur Beichte und zur Messe kam, so hatte er sich ja selbst ganz offenkundig als Ketzer zu erkennen gegeben, und die Inquisition wird in solchem Falle auch nicht lange gezögert haben, dem Waghalsigen auf den Zahn zu fühlen. Aber waren denn nun diejenigen, die äußerlich alle Kirchengebräuche noch mitmachten, um nicht als Ketzer aufzufallen, durch diese Vorsichtsmaßregel vor der Entdeckung geschützt? Sie hatten doch ihre Heimlichkeiten. Sie kamen an heimlichen Orten zusammen, um der Predigt ihrer Apostel zu lauschen. Mit größter Vorsicht zwar gingen sie zu Werke, aber war diese Vorsicht nicht die größte Unvorsichtigkeit, welche die Ketzer angesichts der tausendfach drohenden Gefahr begingen? Alle die Möglichkeiten der Entdeckung, die wir vorher aufgezählt haben, Argwohn der guten und feindlichen Nachbarn, unbedachte Äußerungen eines Sektenmitgliedes, Denunziantentum und Bespitzelung, kommen ja gerade in Betracht bei den heimlichen Ketzern. Vorzüglich solchen heimlichen Ketzern spürte die Inquisition mit Eifer nach. Um nichts war für die Ketzer die Gefahr der Entdeckung verringert, wenn sie sich im Übrigen scheinheilig zur Kirche hielten. Die Entdeckung ihrer Heimlichkeit wurde höchstens etwas hinausgeschoben. Dennoch war dieses heimliche Wesen der Waldenser keineswegs ein Geheimnis, erklärt auch Dickhoff, Seite 127. Über kurz oder lang würden also auch die größten Heimlichkeiten der ketzerischen Konventikel, sei es durch einen unglücklichen Zufall, sei es durch Denunziation oder durch Bespitzelung, an den Tag gekommen sein. Aber, oh Wunder, die Ketzer vermehren sich in der Tintenwelt der papiernen Überlieferung so rapide und ungehemmt, als hätte es so etwas wie Inquisition und Scheiterhaufen nie gegeben. Die Ketzer vermehrten sich wie Sand am Meer. Manche Forscher halten nun noch eine zweite, zureichende Erklärung bereit, um begreiflich zu machen, warum die Flut der Ketzerei wirklich so anschwellen konnte, wie die gefälschten Quellen es uns schildern. Diese Erklärung lautet: Die Inquisition sah sich in ihrer Tätigkeit gehemmt. Nun weiß man ja, dass die Kirche bei der Ausrottung der Ketzer auf die Mithilfe der weltlichen Macht angewiesen war. Aber die weltlichen Fürsten waren oft lässig in dieser Hinsicht, ja, sie paktierten, wie einige Quellen wissen wollen, zuweilen direkt mit den Heretikern. In solcher misslichen Lage konnte dann natürlich der Arm der Inquisition nicht so fest zupacken, wie es im Interesse der Kirche wünschenswert war. Das klingt nun freilich einleuchtend. Wenn wirklich die Fürsten lässig waren oder sich sogar der Inquisition widersetzten, dann konnte ja der Samen der Ketzerei üppig ins Kraut schießen. Aber auffallenderweise berichten sogar die Quellen nur von ganz vereinzelten und aufs Ganze gesehen sehr unbedeutsamen Fällen von Lässigkeit der weltlichen Fürsten dem Ketzertum gegenüber. Nur dann und wann einmal hat nach den Quellenaussagen irgendein untergeordneter weltlicher Herr seine schützende Hand über die Ketzer gehalten, aber immer handelte es sich dabei um örtlich und zeitlich begrenzte Vorkommnisse. Solche Ketzerbeschützer mussten ihr Handeln allesamt bitter büßen, und nach kurzer Schutzfrist waren auch diese Ketzer vogelfrei und mussten die Scheiterhaufen besteigen. Die fast ausnahmslose Regel dagegen ist, dass die weltlichen Großen und gerade die mächtigsten Fürsten und Landesherren allermeist sich allezeit als die willfährigsten Werkzeuge der Inquisition bewiesen. Ja, die Bereitwilligkeit der Fürsten, der Kirche in der Ausrottung der Ketzerei mit allen Mitteln beizuspringen, ist eine so auffällige Erscheinung, dass neuerdings ein Forscher, Haas Hagen, von der unheimlichen Aktivität der Laien in der Ketzerbekämpfung spricht. Gegenüber der Ketzerei, die sich während des späteren Mittelalters sonst fast in allen Gesellschaftskreisen verbreitete, blieben diese Fürsten fast ganz immun. Haßhagen, Seite 52. Die Könige und Landesfürsten blieben auf schier wunderbare Weise nicht nur immun, sondern sie übertrumpften oft noch die Maßnahmen der kirchlichen Behörden durch Erlasse, die vom blinden Fanatismus gegen das Ketzertum Zeugnis ablegen. So Kaiser Karl IV., den man mit Recht den Pfaffenkaiser und den Henkersknecht des Papsttums genannt hat. Der Kaiser gebraucht die maßlosesten Wendungen, um seine Verehrung für dies heilige Amt der Inquisition und die Inquisitoren, diese Vorkämpfer und Erhalter des Glaubens, auszusprechen. Wir werden übrigens in einem anderen Hefte über die Stellung der Könige und Landesfürsten zum Ketzertum noch ausführlicher zu handeln haben. Hier genügt die Feststellung: Von einer Hemmung der Inquisition durch die weltlichen Großen kann gar keine Rede sein. Alle weltlichen Machtstellen von Einfluss haben im Gegenteil einen schier unglaublichen Eifer bewiesen, wenn es galt, der Ketzerei vernichtend auf den Leib zu rücken. Damit haben sich die von der Forschung vorgebrachten, angeblich zureichenden Erklärungen für das ungeheure Anschwellen der Häresie im Spätmittelalter als hinfällig entpuppt. Es bleibt vielmehr dabei, aus den geschilderten psychologischen Gründen folgt mit der absoluten Gewissheit einer lebendigen Erfahrung, dass im Mittelalter ein Ketzertum in der ungeheuren Ausbreitung, wie die gefälschte Überlieferung vortäuscht, gar nicht existiert haben kann. Das Ketzertum hätte im späteren Mittelalter nur dann in dem geschilderten gewaltigen Maße Boden gewinnen und behaupten können, wenn, wie nach der Reformation, mächtige weltliche Fürsten, in erster Linie einige Landesherren, als kräftige und dauernde Beschützer und Förderer der Ketzer aufgetreten wären. Folgender Hinweis kann zur Erhärtung unserer angeführten Gründe führen. Man denke nur an die äußerst dürftigen Fortschritte, die heutigen Tags ohne das Bestehen der Inquisition der Protestantismus in Spanien macht. Jene Handvoll Protestanten, die in der letzten Zeit Karls des V. und den ersten Tagen Philipps des II. Dort erschienen, sind bald durch die Energie des spanischen Königstums und der spanischen Kirchengewalten spurlos vertilgt. Die mittelalterlichen Quellen lügen also das Blaue vom Himmel, wenn sie uns von einer aus kleinen Anfängen sich allmählich zur riesigen Flut zusammenballenden Ketzerei erzählen wollen. Es hat also im Mittelalter keine Ketzer, wenigstens nicht in bedeutender Zahl, gegeben? Doch, es gab auch während des Mittelalters ein Ketzertum. Die Ketzerei war damals sogar noch sehr viel verbreiteter, als die Quellenberichte durchschimmern lassen. Ich erinnere die Leser, dass ich schon einmal erklärt habe, mögen die gefälschten Quellen auch über die Namen und Lehren der Sekten noch so viele Lügen auftischen, an der nackten historischen Tatsache, dass es im Mittelalter Ketzer als Gegner Roms in ungeheurer Masse gegeben hat, kann kein Zweifel sein. Damit stehen wir erneut vor dem Dilemma: Einerseits kann es nicht viele Ketzer gegeben haben, andererseits war das Ketzertum noch verbreiteter, als die Quellenberichte erkennen lassen. Der Leser schüttelt den Kopf. Was soll er von solcher schrillen Dissonanz halten? Ich beeile mich daher nun auch, eine Auflösung des hier allem Anscheine nach vorliegenden Widerspruchs herbeizuführen. Mit der Auflösung des Widerspruchs werden wir auch volle Erklärung über die Ursache der Fälschungsaktion gewinnen.